Exacto. Ja. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Frau Schachin. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Ja. Zunächst benötige ich Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Ich bin Maya Georg. Okay, können Sie es kurz buchstabieren? Okay. Maier und mein Nachname ist George. Okay. Herr Gog, denke ich, ist ein Mann. Ja, so. Wie alt sind Sie? Ich bin 34 Jahre alt. Wie ist Ihr Geburtsdatum? Mein Geburtsdatum ist 17. April 1992. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Gog? Okay, ich bin 1,80 Meter groß und ich wiege 68 Kilo. 68 Kilo. Wie heißt Ihre Hausarzt bzw. Ärztin? Herr Grone. Herr Groner. Okay, was führt Sie heute zu uns, Herr Gorg, Herr Georg? Okay. Frau Doktor, ich habe seit 4 Tagen einen Flecken in meinem Bein. Einen, was haben Sie? Flecken. Okay. Und jeden Tag ist das ein bisschen vergrößert. Ja. So dann habe ich Fieber, Frau Doktor. Seit wann haben Sie Fieber? Seit 4 Tagen, oder? Ja, genau, seit 4 Tagen. Haben Sie es gemessen? Ja, ich habe es gemessen, das ist 38 Celsius. 38 Grad seit 4 Tagen. Ja. Haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Ja, ich habe ein paar Mal Paracetamol eingenommen. Ja, das hilft mir ein bisschen. Okay. Wann haben Sie am letzten Mal eingenommen? Gestern. Gestern. Okay, also haben Sie nur eine Fleck oder viele Flecken bemerkt? Ich habe nur eine gesehen. Eine. Wo liegt es? Ganz genau. Also Sie haben nur Bein gesagt, aber welche Bein, Unterschenkel, Oberschenkel, hinten, vorne? Ja, das liegt an meinem linken Unterschenkel. Am linken Unterschenkel. Okay. Es vergrößert sich seit Ja. 4 Tagen. Haben Sie irgendwelche Hautveränderungen bemerkt? Ja. Rötung oder lässlich Rötung, Juckreiz, Nein, Haarausfall. ich habe keine Juckreiz oder Schmerzen, aber das ist ein bisschen am Rand rot. Rot, Entschuldigung, rot, dunkelrot. Es ist dunkelrot am Rand. Ja, genau. Und in der Mitte? In der Mitte ein heller Rötung. Okay, am Rand ist es rot und in Ja. der Mitte ist es heller. Ja, genau. Heller rot, okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie keine Schmerzen haben. Fühlen Sie an der betroffenen Seite. Mhm. Kribbeln oder Taubheitsgefühle? Nein, nein. Seit 4 Tagen haben Sie diese Flecke. Gibt es eine bestimmte Auslöser? Also haben Sie, kann es sein, dass Sie von einem Insekt gestochen sind? Ja, Frau Doktor. Allerdings habe ich erstmal vor 2 Wochen bemerkt, damals war ich im Wald. Ich habe eine Wanderung gemacht. Aber damals habe ich nur eine kleine Rötung gesehen. Und das vielleicht, ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, ein Insekt oder andere Decken. Okay, also eigentlich haben Sie diese Flecke als Rötung vor 2 Wochen bemerkt, Ja, als ersten. Aber seit 4 Tagen ist es sehr groß und ja, ist es größer geworden. Ja, und meine Fieber hat angefangen. Okay. Fühlen Sie, dass auch die betroffene Seite überwärmt ist? Nein. Sie haben schon erwähnt, dass Sie seit 4 Tagen Fieber haben. Ja. Leiden Sie auch unter Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nein, ich habe keine Schüttelfrost, aber ja, ist mir aufgefallen. Ich habe auch alle Muskelschmerzen. Was haben Sie? Können Sie wiederholen? Gliedschmerzen oder Gelenkschmerzen. An welche Gelenk? In alle Gelenk. Alle Gelenk. Okay, also Sie haben, fühlen Sie auch Muskelkrämpfe, Muskelsch. Muskelschwäche oder Muskelschmerzen? Ich habe nur Muskelschmerzen. Ich habe keine Muskelschwäche, aber Muskelschmerzen. Okay, Muskelschmerzen sowie Gelenkschmerzen Ja. haben Sie, fühlen Sie seit 4 Tagen oder länger? Seit 4 Tagen, ja. Aber zusammen habe ich auch Kopfschmerzen, Frau Doktor. Ja, Auch normal. seit 4 Tagen. Ja, naja, normalerweise habe ich Migräne, aber diese Schmerzen ist unterschiedlich, ein bisschen anders. Okay, Sie denken, dass diese Kopfschmerzen mit dem heutigen, also mit dem Fleck und Fieber zu tun hat, zusammen Ja, verbunden ja, ist. ja, ja. Ist Das ist nicht eine Migräne-Kopfschmerz. ja. Okay, wie ist es? Schlafen Sie gut, Ja, Frau? Ich kann Herr Georg, schlafen. wie ist Ihr Appetit? Ganz normal. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen und oder Stuhlgang? Nein, nein, ich habe keine Probleme. Haben Sie also Atemnot, Husten, Herzrasen, Herzstolpern, solche Beschwerden? Nein, Frau Doktor. Okay. Haben Sie etwas Zusätzliches für die Kopfschmerzen oder die Muskelschmerzen eingenommen? Ja, ich habe nur Paracetamol eingenommen. Okay, sonst nichts. No, sonst nicht. Okay, Sie haben schon erwähnt, dass Sie an Migräne leiden. Seit wie vielen Jahren? Seit 5 Jahren. Nehmen Sie etwas dagegen regelmäßig ein? Nur bei Bedarf nehme ich Tomat Triptan. Okay, Sumatriptin. Tomat ja. Okay. Leiden Sie noch an andere chronische Erkrankungen? Ja, Frau Doktor, ich habe auch Zuckerkrankheit, circa seit 20 Jahren. Und Seit 20 Jahren kann man sagen, also ist es ein Typ 1? ja, genau. Typ 1, ja, Sie wissen ja schon. Und Deshalb muss ich jeden Tag Insulin einspritzen. okay, und okay, Insulin seit 20 Jahren. Und noch etwas? Leiden Sie Ja, noch an andere? manchmal nehme ich auch Aspirin, aber nur bei Bedarf. Also als Schmerzmittel nehmen Sie Aspirin. Ja, Ah, genau. okay. Also Sie leiden an Migräne und eine Zuckerkrankheit Typ 1. Und sonst noch, leiden Sie sonst noch an chronischen Erkrankungen? Nein, nein. Okay, super toll. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein, ich wurde nicht operiert worden. Okay, nehmen Sie noch andere Medikamente ein, außer die genannten Medikamente? Nein. Nein. Okay. Ist bei Ihnen Allergien bekannt? Nein, Frau, ich habe keine Allergie. Oder welche irgendwelche Unverträglichkeiten? Nein, nein, nein. Rauchen Sie, Herr Georg? Ja, ich rauche seit 10 Zigaretten jeden Tag. Jeden 10 Zigaretten jeden Tag. Ja. Seit wie vielen Jahren rauchen Sie? Circa 20 Jahren. Okay. Trinken Sie auch Alkohol? Manchmal, Manchmal. manchmal, am Wochenende vielleicht ein Glas Wein. Okay, also kann man gelegentlich sagen. Ja, wir können sagen. Was trinken Sie meistens? Bier, Wein? Wein, Wein. Ich bevorzuge Wein. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Meier, Herr Gork. Aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich an. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, nein, die haben wir nicht probiert. Sie haben nicht probiert. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport? Leider, Frau Doktor, ich habe keine, ich mache nicht super Sport. Ja, okay. Okay, ich kann es verstehen. Man hat ja auch nicht so viel Zeit für Sport, ja. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Ich besuche meine Hausarzt regelmäßig. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, Frau Doktor. Muss arbeiten. Ich habe nicht so viel Ja, Urlaub. ich kann verstehen, ja. Ist in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, ich habe eine Schwester und sie leidet an Down-Syndrom, ja. Ach so, es tut mir Aber, leid zu hören. danke schön. Und Ihr Vater oder Mutter, Nein, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? nein, sie sind ganz gesund. Ja, super, toll. Sind Sie verheiratet, Herr Georg? Nein, ich denke nicht so verheiraten. Okay. Leben Sie allein oder mit Ihrer Familie? Ah, ich lebe mit meiner Familie, Eltern, Hm. zusammen. Und ich muss auch meine Schwester kümmern. Ah ja, ich verstehe. Und ich nehme an, dass Sie auch keine Kinder haben. Genau. Was machen Sie als beruflich? Ich arbeite im Markt. Im Alter. Okay, also kann ich sagen, Kassierer? Ja, ich arbeite im Kassier oder manchmal trage Gürtel, Gürtel oder Sache. Ja. Ja, Also, okay. Supermarktarbeiter, Ja, super. Angestellte, Genau. Supermarktangestellte. Genau. Ja, ist eine sehr stressige Arbeit und Ja, machen sie Stress. und sie müssen auch Ja. vieles tun. Genau. Ja, ich möchte noch etwas fragen. Sie haben schon erwähnt, dass Sie keine Schmerzen haben, aber können Sie der betroffenen Bein bewegen? Ja, ich kann Bei bewegen. Bewegung haben Sie keine Probleme, ja? Nein, ne? Nein, Ich okay. habe Gelenkschmerzen, aber nicht an der betroffenen Stelle alle Gelenk Schmerzen, Okay. Muskelschmerzen. Ja, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Sechs, sieben. 6, 7. Ja. Die Gelenkschmerzen und die Muskelschmerzen. Okay. Ja, das waren alle meine Fragen, Herr Georg. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nein, ich möchte nicht etwas hinzufügen, aber was kann sein, Frau Doktor? Ich fühle mich sehr müde. Ja, das kann ich verstehen. Also die Angaben deuten am ehesten eine Infektion. Sie haben ja eine rote Fleck bemerkt. Es kann sein, dass Sie von einem Insekt oder einer Zecke gestochen sind. Ja, es kann sein, aber natürlich werden wir es untersuchen, dann, wenn wir es feststellen können. Wenn ihr die Erreger feststellen können, ob es gibt, dann werden wir die Therapie schon durchführen. Aber also die Angaben deuten am ehesten eine Infektion. Wir werden tun, was wir machen können. Wir werden unsere Beste machen. Danke schön. Danke. Und Frau Doktor, können Sie mir Krankschreibung verschreiben? Ich muss Ja, hier. natürlich, ja, natürlich. Ja, das können wir machen. Machen Sie sich keine Sorge darüber. Okay. Wir sehen uns gleich nochmal. Frau Doktor, können Sie mir Wasser geben? Oder Wasser. woher kann ich finden? Ja, wir können Sie jetzt ein Glas Wasser bringen. Kein Problem. Die Dankeschön. Schwester wird bringen. Okay. Hat jemand andere Fragen? Ja. Okay. Herr Georg, könnten Sie Ihre Glied- und Muskelschmerzen beschreiben? Sie stehend, dumpf. Ja, ich kann dumpfe Schmerzen sagen. Ja. Okay, jetzt haben Sie Fieber, das Fieber und Schmerzen. Ich habe auch Schmerzen Okay. und Fieber. Wann haben Sie das Fieber gemessen? Messe jeden Tag mindestens Okay. zweimal, dreimal manchmal. Und wenn Okay, ich yukarı, wo messen Sie? im Ohr habe ich gemessen. Okay. Haben Sie bemerkt Atemnot oder Husten? Ich habe keine Atemnot, aber ich habe auch ja ein bisschen Schluck 5 verdi ya. Şuruk 5 verdin. Okey. Seit wann haben Sie diese 5 verdin auch? Wieder sind Okay, gibt es eine besondere Essen oder Fest oder Vesriye? ja, fest ist besondere kann ich nicht einfach. Okay, haben Sie Halsschmerzen? Ja, ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Okay, seit wann haben Sie auch? Sie sind auch seit 4, 5 Tagen. Okay. Sind Sie müdig, abgeschlagen? Ja, ich fühle mich sehr müde. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Nein. Wie ist Ihr Appetit? Ich habe gesagt, meine Kollegin gefragt, aber. Ja, das ist normal. Das Ja, hat normal, nicht okay. ändert. Okay, vielen Dank. Bizim şeyde evet biraz bu tarz şeyler de eklenmiş semptomlar da sizin gönderdiğiniz halde bu tarz semptomlar yok ama O şöyle hocam, birkaç tane birleştirmişlerdir onda, o yüzden. olabilir. Bizde böyle gribal semptomlar da var. Burun akısı falan da var. Şimdi bizimkilere bakarak bunları da ekledim ama Hocam sonuçta konsantrasyon bir problemi. enfeksiyon tablosu olduğu için hani Evet, olabilir. o olabilir yani. Hastanın adı soyadı Maya, değil mi? Yani Adı ben Maya, soyadı adım, yok. evet. Yok. Notun birinde soyadı öyle, birinin adı öyleymiş. Ben böyle tercih ettim. Tamam. Yani Sorun Georg. olmazsa. Aslında Georg Maya olması lazımdı sanırım. Sanırım Georg. öyle. Sonradan öyle fark ettim ama öbüründe de tam tersi yazmış. Egal, kein Bilmiyorum. problem hocam. Önemli olan soruyu doğru sorduğunda Anlamak. önemli. İsterseniz Türk isim soy isim de kullanabilirsiniz. Sıkıntı. Ay daha kolay olur. Bazı faillerde Arap isimleri var. Bazı yerlerin şey faillerinde. Öyle mi? Yani Varlar. Türk. olabilir evet. KP'lerde hocam şey isim kullanılıyor mesela. Türk, Arap çok rahat kullanıyor kendi sprünklarda. Direkt çünkü hasta gelen hastayı şey yapıyorlar, muayene ettiriyorlar. Yatan hastayı. Tabii. Yani tamam. Haben Sie Enya 5 verdim Fruha? Nein. Gut. Okay. Ja, ich habe heute viel mein Erkältung, aber mit solcher Flanke hatte ich keine. Okay. Sind Ja. Ihre Beschwerden langsam oder akut aufgetreten? Entschuldigung. Ja, habe ich nicht gehört. Langsam oder plötzlich? Und auch Ja, ich Ihre habe Fieber. die Rötung vor erste Mal vor 2 Wochen gesehen, aber andere Symptome haben später und langsam auf begonnen. Ja, und sind Ihre Schmerzen auch das Fieber, Ihre Fieber, Ihr Fieber, wiederkehrend oder immer da? Ja, immer da, aber wenn ich Paracetamol einnehme, dann hat sie ein bisschen nachgelassen. Ja, okay. Vielen Dank für alle Antworten. Okay. Neyse, şimdi yapalım. Bunu toparladıysan yapalım. Yani kafamda toparladım. Hocam burada şey olabilir bilmiyorum ama FSME diye bir aşı var. Evet. Bunu sormak lazım mıdır? Sormadım. Bilmiyorum ben o şeyi. Fruh Fruh Zoma bir ya şey. Fruh Zoma FSME meningoensefalitis. Mensafet. Yani aşılar Bildiğimiz tam benim mı? Yani hakkında. sorulması gerekiyor mu? Bence çok sorulması gerekmiyor ama sorulursa iyi olur diyelim yani. Çünkü Olur. tanımız zaten Ben de belli bizim oldu. faillerde şöyle bir şey okumuştum. FSME'yi çok fazla duymak istemediklerini söylemiş, yazmış bir tane arkadaş. Sınav sonrası yazıyorlar ya. Ama Evet. bizde çıkmış mesela bir iki defa. Ha, yok. Size çıkmış. Ha, bizde çıkmamış. Mutlu Hocam tabii çok daha iyi bilir. Ama şeylerde hani sanki bunu çok duymak istemediklerini söylemişler diye hatırlıyorum. Direkt yokmuş gibi. Zorunlu bir aşı çünkü bu. Yok, zorunlu değil. Zorunlu bir aşıysa Zorunlu yaptı, değil. yaptırmıştır o zaman illaki. Hocam Yok, zorunlu şöyle, biz değil. aile hekimine gittik. Aile hekimi aşıları kontrol ettiysin, FSME'niz yok dedi. Bunun Evet. yapılması gerekiyor dedi. Bu Yapıldı. zorunlu ve devletin karşıladığı dedi. Devlet karşılıyor ama zorunlu yok yani. Zorunluluğu yok. Evet. Öyle mi? Evet, zorunlu değil. Bizi de ama Ha. karşılıyor. Öneriliyor ama zorunlu bir aşı değil. Siz? Çocuklukta mı yapılıyor erişkin aşısı? Her zaman 3 Her seneye zaman. bir. Sezonluk. Grip aşısı gibi düşün. Ha, anladım. Ya da daha belki uzundur. Koruyuculuğu ne kadar? Çok uzun Üç değil herhalde. yıla bir diyorlar Hocam bize evet, bazıları hocam. senelik değil de 3 yıl gibi bir şey. 2-3 yılda bir yapılıyor gibi algıladım Onu bilmiyorum ben. daha aşıları ben yeni kontrol ettirdiğim için hocam az buçuk. Allah hocam, benim tetanozum yok, hepatit A aşım yok. Ondan sonra Çalışmaya başlamadan hepatitim önce yok. yaptırırsın hocam. Onlar da Hocam şey çalışmaya zorunlu zaten. başladığın zaman hepsini kontrol ettiriyorlar. Hiçbir tanesini eksik bırakmıyorlar. İşe başlatıyorlar, sonra peşinden koşturuyorlar. Kağıt yazıp yazıp duruyorlar. Ha, işe başladıktan sonra da halledilebiliyor yani. Tabii. Ama şöyle Ha, mesela MMR aşısı olmadan işe başlatmıyorlar ama. Kızamık kızamık çık, onlar direkt istiyorlar. Evet ama çocukluk aşıları var ama hepatit A'm yokmuş benim. Demek ki çocuklukta geçirmemişim. Tetanoz da zaten yok. Onu da hepatit B biliyorum. istiyorlar hocam. Hepatit B B aşısı var. B. doktor B'de olarak. sıkıntı yok ama hepatit A yok yani. IgG pozitif değil bende hepatit A'da. Çocuklukta geçirmemişim. Aşı falan da yaptırmadım sonra. Onu rutinde bakmıyorlar sanki. Hepatit B'ye bakıyorlar hocam. Hepatit Öyle A'ya. mi? Tamam o Evet. zaman. Enfeksiyon stajındayken kontrol ettirmiştim de Yok, zamanında. rutinde hepatit A'ya bakmıyorlar hocam. İyi, süper o zaman. Hepatit A'nın aşısı var mı onu da bilmiyorum. Olması lazım. Var ama Herhalde genelde çocuklukta geçirilip zaten olabilir. IgG pozitif olduğu için yaptırıl yani çok rutinde uygulanan bir aşı değil. Tamam, çok kaynatmayayım dersi. Evet, ben de şey dağıtmayalım. Okey. Şey yapabilir misiniz siz? Şeyi zamanı. Hallo, schönen guten Tag, Herr Dr. Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient aufgenommen und ich würde ihn gerne vorstellen, falls Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Der 43-jährige Herr Meier-Georg ist 1,80 Meter groß und wiegt 68 Kilogramm. Herr Meier hat sich vor 2 Wochen aufgetretene und seit 4 Tagen sich vergrößerte eine rote Flecke am linken Unterschenkel vorgestellt. Hat sich mit einer rote Flecke vorgestellt am linken Unterschenkel. Ja. Er beschreibe die Flecke. Es gab nur eine Flecke. Er beschreibe die Flecke rot am Rand und heller rot in der Mitte. Außerdem erwähnt er, dass er seit 4 Tagen am Ohr gemessene, also seit 4 Tagen habe er Fieber, habe er 38 Grad Fieber. Er habe die Fieber am Ohr gemessen und habe Paracetamol dagegen eingenommen. Er hatte eine Flecke. Ja, er habe nur eine Flecke Eine Flecke. bemerkt. Wie groß ist das? Die Größe habe ich nicht gefragt, aber er habe schon berichtet, dass die Flecke sich seit 4 Tagen vergrößert habe. Aber erst ist die Flecke vor 2 Wochen aufgetreten. Es handelt sich um einen dunkelroten, flachen Ring mit hellem Zentrum, richtig? Ja, am Rand rot, dunkelrot und am zentral heller rot. Es Okay, sah und aus. Begriff, wissen Sie, Wie bitte? Fachbegriff, wie können diese Flecke nennen? Als Fachbegriff. Ja. Nee, das weiß ich nicht. Erythema migrans. Also nur diese Ja. Flecke oder alle rote Flecken? Der spezifische Name. Um einen dunkelroten, flachen Ring mit hellem Zentrum. Das bedeutet Erythema migrans. Okay. Vielen Dank, das habe ich schon notiziert. Außer, ja. Messhaft? Nein. Die Nein. Fragen nach Schmerz, also die Fragen nach Schmerz, Pruritus, Hyperästhesie, Paresthesie, Überwärmung wurde verneint. Juckreis, Juckreiz. Schnupfen. Wie bitte? Juckreis und Schnupfen. Gibt es Juckreis und Schnupfen? Nein, es Am gäbe Fleck. keine Hautveränderungen. Ah, okay, danke schön. Weitermachen bitte. Außerdem habe der Patient mitgeteilt, dass er seit 4 Tagen unter Gelenkschmerzen und Gelenk-, Muskel- und Kopfschmerzen leide unter dumpfe Gelenk-, Muskel- und Kopfschmerzen leide, die langsam angefangene. Langsam begonnen oder Ja, langsam angefangene dumpfe Schmerzen. Und die plötzlich? Schmerzen liegen bei 6 bis 7 auf einer Skala von 0 bis 10. Ja. Er habe auch Da etwas eingenommen. außer Paracetamol habe er nichts eingenommen. Hat Ja. es ein paar Linderungen gebracht? Ja, schon. Es hat nur ein bisschen geholfen. Ja, Es hat schon okay. geholfen. Er hat gleichzeitig Kopfschmerzen, Ja, Sephalgie. Sefalgi. Welcher Charakter hat die Kopfschmerzen? Dumpfart, dumpf, sichend? Also spezifisch nach Kopfschmerzen habe ich nicht gefragt, aber der Patient habe seine Schmerzen als dumpf beschrieben. Ja, okay, gut. Okay. Und ja, er leide auch unter Halsschmerzen, so wie Schluckbeschwerden seit 4 bis 5 Tagen. Die Fragen nach Schüttelfrost, nach Schweiß, Insomnie wurde verneint. Sein Appetit sei normal. Anamnese sei unauffällig, meinen Sie? Ja, Ja, vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf 38 Grad Fieber. Fieber. Ja. Und diese Beschwerden sind am ersten Mal betroffen. Früher habe er nicht solche Beschwerden. Keine ähnliche Beschwerden gehabt früher. Ja, früher habe er keine ähnliche Beschwerden gehabt. Ja. Okay. Als Zu Vorerkrankungen gibt es bekannte oder relevante Vorerkrankungen? Also relevant? Ja, kann es sein, warum nicht? Als Vorerkrankung leidet er an seit 5 Jahren Migräne und seit 20 Jahren Diabetes mellitus Typ 1. Also Diabetes mellitus kann zu einer Immunschwäche bringen. An Voroperationen, er wurde noch nie operiert worden. Und außer Sumatriptan und Insulin nehme er bei Bedarf Aspirin ein. Allergien seien bei ihm nicht bekannt. Er rauche 10 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren. Also 10 Packung Years. Ja. Wie bitte? Ja, okay. Okay. Er trinke gelegentlich Wein und habe keinen Kontakt mit Drogen und er treibe auch keinen Sport. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Und in der Familienanamnese habe er ergeben, dass seine Schwester an Down-Syndrom leide. Ja, er ist ledig, er lebe mit seiner Familie und habe keine Kinder. Er arbeite als Supermarktangestellter. Ja, gut. Und welche Wetterdiagnose haben Sie? Also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Lyme-Borreliose. Ja, er habe auch mitgeteilt, dass er vor 2 Wochen im Wald wandern gegangen ist. Ja, danke schön. Informationen. Ja, und die Flecke ist am ersten Mal vor 2 Wochen aufgetreten und hat sich in den letzten 4 Tagen vergrößert. Ja, okay. Ausdifferenzialdiagnose. Also als Differentialdiagnose kann es erysipel sein. Ja, also geil. Es kann auch periphere Arterieverschlusskrankheit sein. Ja, es kann auch TVT sein. Ja, nur. Ja. Okay, und Ja. es ist sehr, sehr Basalsekarzinom vielleicht, oder der Patient hat Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Kann man eine virale Infektion in Betracht kommen? Okay. Und so weiter. Abklärung, was gehen Sie vor? Also ich Können werde, ja, Sie? also als Erste würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Und zu weiteren werde ich Blut abnehmen. Ich Ja, werde gut. die entzündlichen Parameter kontrollieren. Ja, und ich werde auch eine Blutkultur machen, um die Erreger nachzuweisen können. Ja, das. Okay. Und gibt es bestimmte Antikörper, um Lyme-Borreliose zu bestätigen? Also, ja, es gibt bestimmt eine. Jede Infektion hat seine eigene Antikörper. Aber ich weiß den Namen jetzt, aber dem Namen fällt mir jetzt nicht ein. Ja, okay. Und Immunglobulin G gegen Borrelia. Okay. Und welche Therapie möchten Sie einleiten? Also, ich würde natürlich erst eine Flüssigkeitszufuhr Ja. einleiten, also eine fiebersenkende Antipyretika fertig verabreichen. Ja, Wie Symptomatische, ja bitte? gut. Symptomatische Therapie, Ja, meinen. asymptomatische Therapie. Der Patient ist auch durstig. Würde ich als Flüssigkeitszufuhr, Antipyretika und falls wir die Erreger nachweisen, würde ich mit Antibiotikatherapie Welche anfangen. Antibiotika möchten Sie einleiten oder verabreichen? Welche Antibiotika? Name. Name, also Penicillin, Doxycyclin. Doxycycline, wenn es wirkt, kann auch sein. Ja, und könnten Sie bitte dem Patienten Erythema migrans erklären? Erklären, Erythema migrans. Also Erythema migrans ist doch die heißt, also die Flecke heißt Erythema migrans. Ja. Okay. Also Herr Gock, die Flecke, die Sie schon bemerkt und beschrieben haben, ist eine Erythema migrans. Erythema migrans ist eine Flecke, die wir bei einem Infektion begegnen. Die Ursache, die von einer Zecken in Zeckenstich verursacht ist. Second bis diyorlar ja. Zeckenbiss, ja. Ja. Zeckenbiss verursacht ist. Ja, die eine von einem Zeckenbiss verursacht ist Ein und Blutgut, Leimborreliose. ja, nein, die Erreger habe ich jetzt nicht, ist mir jetzt nicht eingefallen, die Erreger. Borrelia Burgdorferi, öyle bir Ja, şey değil. Borrelia burgdorferi. Ja, die von einer Zeckenbiss übertragen ist. Okay. Brauchen wir bei typischem Erythema migrans eine Labordiagnostik, um eine Therapie einzuleiten? Also normalerweise würde ich die Labordiagnostik nicht warten. Ich würde gleich mit Es der ist sehr gut. Antibiotikatherapie anfangen. Okay. Also normalerweise würde ich das machen, aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland geht. Okay, gut. Wir brauchen nicht. Es ist sehr, sehr typisch für Leimborreliose und deswegen könnten wir schnell sofort Doxycyclin-Therapie einleiten. Okay, und Sie haben schon gesagt, eine Differentialdiagnose ist erysipel. Und welche Charakter hat erysipel? Welche Charakter hat Erysipel? Also weiß ich nicht. Und welche Befunde gibt es, um erysipel auszuschließen oder zu bestätigen? Also wahrscheinlich sind die Flecke sehen anders aus. Wahrscheinlich die Flecken sehen anders aus bei Erysipel. Also soweit ich mich erinnern kann, ist bei Erysipel eine Fläche mit Rötung und schmerzhaftes Ja, gut. und überwärmtes Flecken vorhanden bei Erysipel. Ja, und? Schmerzhaftes, überwärmtes und geschwollenes. Geschwollenes. Scharf begrenzte. Okay, scharf begrenzende Flecken Flecke. vorhanden. Flecke. Ja. Eine oder mehrere? Ein. Ne. Eine, okay, eine Flecke ist vorhanden. Okay. Und danke schön für Vorstellung. Und wir können Doxyclin einleiten und danach wir können vielleicht Laboruntersuchung durchführen, aber jetzt wir brauchen nicht. Okay. Ja. Okay, wir nehmen den Patienten natürlich stationär auf. Ja. Ja, okay. Das ist. Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Möchte jemand etwas hinzufügen? Hocam, var mı atladığımız bir şey? Şey hocam, şey sordum da ben çok anlamadım. Kızardıktan parça mı alırız demek? Siz ne demek istediniz? Tam onu ben anlayamadım. Hangi Yoksa bulgu da erizipeli dışlarsın veya erizipel tanısı koyarsın diye sordum. Ve ben şebefim gibdes. yine Hangi anlayayım. bulgu Tam ne var? demek istediniz hocam? Tam anlayamadım ben ya. Şöyle, hangi bulgular var erizipeli dışlamak için? Tam Türkçe çevireyim. Yani aradaki farkı nedir? Hayır. Erizipelle daim arasındaki Kaydı farkla bu. durdurabilirsiniz bu arada. Tamam. Yok. Aslında ben onu kastetmedim. Siz